Rainer, du bist jetzt in der 10. Klasse, also nicht mehr schulpflichtig. Warum gehst du weiter zur Schule? Also in erster Linie geht es mir dabei um den Beruf. Man hat höhere Aufstiegschancen, man hat eine bessere Ausbildung und kann praktisch mehr Geld verdienen durch dieses eine Jahr. Simon, warum bist du weiter in der Schule? Ich wollte einen besseren Abschluss haben als die 9. Klasse Volksschule nur. Wärst du gern aufs Gymnasium gegangen? Ab der 4. Jahr, aber da durfte ich von Lehrern aus nicht, meinten, das wäre zu schwer. Ab der 6. wollten die Lehrer, da wollte ich nicht mehr. Und warum wolltest du nicht mehr? Weil ich mit der letzten 7 Jahre zu viel waren. Was meinst du, was ist der Unterschied zwischen Realschülern und Gymnasiasten? Wir sagen, die Eltern der Gymnasiasten haben mehr Geld als die der Realschule. Realschüler. Die Gymnasiasten, die haben noch einen besseren Start ins in die Berufswelt nachher. Außerdem leben sie in einem Milieu, also sie werden da hineingeboren. Und das ist für sie selbstverständlich, dass sie auf die Oberschule gehen. Während das bei den Mittelschülern, die müssen sich das, also die müssen fleißig sein, müssen sich das erarbeiten. Welchen Schulabschluss haben deine Eltern, weißt du das? Ja, meine Mutter Volksschule, mein Vater Mittelschule. Die Gymnasiasten gehen wohl mehr aufs Gymnasium, um eben vom Ernst des Lebens noch nicht, also davon auszuweichen, den Ernst des Lebens. Sie sind einfach überkandidelt oder wie man das bezeichnen soll. Es ist kein großer Unterschied, bloß im Gymnasium werden die Themen viel ausführlicher behandelt als in der Realschule. Und dadurch beansprucht das längere Zeit. In der Realschule wird das viel weniger durchgenommen, also flüchtiger. Aber ich glaube, den Stoff haben wir ungefähr denselben. Und was ist der Unterschied zwischen Realschülern und Volksschülern? Volksschüler haben also weniger auf dem Kasten als Realschüler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne einige aus meiner früheren Klasse, ich bin ja jetzt in der Realschule. Die sind tatsächlich nicht so intelligent wie einige aus unserer Klasse. Ja, Volksschüler, das ist eine schlimme Sache mit denen meistens. Also da geht der Unterrichtsstunde manchmal schießt er Kapeiße und so weiter. Also die Lehrer können nicht viel mit denen machen, finde ich. Ja, da gibt es vielleicht auch Intelligente in der Volksschule, aber die haben keine Lust, sich weiterzubilden. Ja, ich glaube, die Volksschulen ist es nicht so wichtig, später einen Beruf zu erlangen, wo sie größere Aufstiegsmöglichkeiten haben. Es gibt in der Hamburger Innenstadt viele Rockergruppen. Was meinst du, warum werden junge Leute Rocker? Weil sie Probleme mit ihren Eltern und ihrem Elternhaus haben und Anschluss in einer Gruppe suchen und dadurch zur Brutalität kommen. Sie sind vielleicht von den Eltern sehr vernachlässigt worden und die Eltern haben sich nicht um die Kinder gekümmert und dadurch sind sie oft allein gewesen und haben sich diesen Gruppen angeschlossen. Sind unter deinen Freunden welche, die man Rocker nennen könnte? Nein. Man hat irgendwie das Gefühl, in der Gruppe ist man stärker als sonst. Deswegen sind ja praktisch immer nur Gruppen. Vereinzelt eigentlich nie. Aber ich glaube, die meisten Rocker, die möchten nicht so als Schläger angesehen werden, wie sie angesehen werden. Die möchten wieder in andere Jugendgruppen zurückfinden. Ich hatte da zum Beispiel neulich einen Fall, da hatte ich ein Interview gemacht in der Jugendgruppe. Und da hatte ich auch zwei Rocker interviewt. Und die möchten, wenn wir eine neue Jugendgruppe aufbauen hier, dann möchten die sofort dabei sein. Die haben auch gleich ihre Adressen da gelassen. Das ist eine kirchliche Jugendgruppe? Ja, eine kirchliche Jugendgruppe, evangelische. Ich hatte selber mal einen Bekannten, das ist aber schon 6 Jahre so ungefähr her, der ging auch zu den Rockern, aber durch Konflikten. Und jetzt ist er glücklich verheiratet, ist normaler Bürger jetzt. Also es hat sich alles gegeben. Es gibt hier in der Gegend viele Prostituierte. Mhm. Stört dich das? Ja, wenn ich abends irgendwo herkomme, halten die Autos an. Das stört mich in gewisser Weise. Sie halten an und da sprechen Männer dich an? Also nicht immer, also sie dürfen ja nicht ansprechen, aber ab und zu kommt es schon vor. Würdest du die Prostitution verbieten? Nein, dann würden mehr Sittlichkeitsverbrecher ihr Unwesen treiben oder so. Also mich persönlich stört es nicht. Das ist ja auch voll normal hier. Hamburg ist eine Hafenstadt. Und das ist voll in jeder Hafenstadt so. Nö, sollen sie doch. Bist du schon mal angesprochen worden? Ja. Wie war das? Scheußlich. Aber du möchtest es nicht verbieten? Nein, ich möchte es nicht verbieten, weil dadurch doch Sittlichkeitsverbrechen verhindert werden. Stell dir vor, deine Schwester oder deine Cousine wäre Prostituierte, würde dich das stören? Ich würde auf jeden Fall den Umgang mit ihr vermeiden. Warum? Man kann sich vieles holen als Prostituierte, zum Beispiel Geschlechtskrankheiten, und ich möchte sowas nicht haben. Erstens aus familiären Gründen, also weil sie da den Ruf der Familie doch reichlich runterreißt, und zweitens würde mich auch stören, was sie tut. Warum es mich stören würde? Also, man ist irgendwie so stinken, also ich weiß nicht. Es ist irgendwie so komisch, ist so ein gewisser Moralbegriff, sowas isst man nicht, sowas tut man nicht. Und das ist, glaube ich, auch noch eingeimpft bei mir. Ja, irgendwie muss sie sich ja ihr Geld verdienen. Das, ich finde, sie ist ein freier Mensch, sie kann was machen, was sie will. Dazu braucht man immerhin Toleranz und ich glaube, die habe ich. Bist du konfirmiert? Nein. Warum nicht? Ja, also ich kann mich irgendwie nicht dafür befassen, dass ich irgendwie einen Gott habe, den ich überhaupt nicht sehen kann. Und ich kann ihn nicht anbeten, wenn ich nicht weiß, wie er heißt, wo er ist. Und gut, er ist oben in der Luft, aber sieht man ihn? Nein, er sieht man nicht. Also ich kann mir den Glauben, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Bist du konfirmiert? Ja. Warum hast du dich konfirmieren lassen? Weil ich an Gott glaube. Warum hast du dich konfirmieren lassen? Weil man in der Kirche davon profitieren kann. Ich mache zum Beispiel hier die Jugendarbeit und das bringt mir Spaß. Und wenn ich nicht konfirmiert werde, dann wären da Grenzen gesetzt. Glaubst du an Gott? Nein. Ja, ich bin in der Kirche geblieben. Warum, weiß ich an sich auch nicht. Obwohl ich nicht an Gott glaube. Aber ich weiß nicht, aus einfachem Prestige vielleicht drin geblieben. Man macht das dann halt mit. Und in vielen Familien ist es ja auch so, dass das da heißt, Frau Meier lässt ihre Tochter auch fotografieren, also wir müssen das jetzt auch mitmachen, da können wir nicht umhin. Das ist halt eine Gesellschaftsordnung so. Glaubst du an Gott? Nein. Ich finde, das ist mir so ein Zufluchtsort für Menschen, die nicht wissen, wo sie mit ihrem Gewissen überhaupt hin sollen. Sie flüchten sich da an Gott und denken, er verzeiht einem die Sünden und dabei verzeihen sie sich sie selber. Weil ich wollte mich gern für eins entscheiden, für Jugendweihe oder Konfirmation. Und ich habe mich zur Konfirmation entschlossen, weil ich dann auch Taufpaten werden kann. Und das wollte ich ganz gerne machen eigentlich. Außerdem hat mich das interessiert, wie der Konfirmandenunterricht gestaltet wird. Ja, findest du es nicht komisch, dass man dort mitmacht, wenn man an Gott nicht glaubt? Nein, ich finde es nicht komisch, denn im zweiten halben Jahr hatten wir sehr wenig über Gott als eine Person oder als ein personales Wesen gesprochen, sondern ja, über andere Themen. Ja, also wir haben überhaupt nichts aus der Bibel gelesen, sondern wir haben viel diskutiert und auch Ausflüge gemacht in die Alsterdorfer Anstalten und es war recht interessant. Warum hast du dich konfirmieren lassen? Ich möchte später gerne kirchlich getraut werden. Und nur wegen dieser späteren kirchlichen Trauung hast du dich jetzt konfirmieren lassen? Ja, ich finde es so schöner, in Weiß getraut zu werden. An Gott glaubst du nicht? Nein. Meine Eltern haben mich freigestellt, ob ich das will oder ob ich es nicht will. Und du möchtest nicht in der Kirche heiraten? Ja, wenn, kann ich mich ja immer noch nachtaufen lassen. Ich glaube nicht, dass es darauf ankommt. Nicht worauf ankommt? Ob man den Segen der Kirche hat oder nicht. Wenn die Ehe schief geht, geht sie auch schief, wenn sie vor der Kirche getraut worden sind. Ihr habt gerade in der Klasse das Stück Götz von Berlichingen gelesen. Wie fandst du das? Ich fand es gut, weil wir noch nie irgendwas in dieser Art gelesen haben. Die Stücke, die wir bis jetzt gelesen haben, sind alle modernere Fassungen. Und dieses Mal wirklich ein richtiges Drama von einem bedeutenden Schriftsteller. Nee, ich finde, das ist einer der schwächsten Stücke von Goethe überhaupt, denn er geht mit seinen Szenen zu schnell zu einer anderen Szene über. Der Wechsel ist zu schnell. Nicht klar genug. Ja, welche anderen Stücke von Goethe kennst du? Oh, das ist gemein. ich kenne nur eins, aber ich komme jetzt nicht auf den Titel. Ich finde das Stück ganz gut, nur meine ich, man könnte es heute besser machen. Goethe hat dort zu viel durcheinander gebracht. Ich fand es ein bisschen langwierig und auch langweilig. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Was liest du denn gerne? Arztromane und Mickey Mouse-Hefte. Liebesromane oder Western. Welche Autoren? Kannst du uns einen Titel sagen? Nö, die Kleinen. Die Hefte? Ja, die Hefte. Und warum liest du die? Ich meine, Weil ich nichts zu tun habe. Bitte? Weil ich nichts zu tun habe, nachmittags oder abends. Ja, was findest du gut an denen? Hab eben eine Stunde was zu tun. Also zur Ablenkung? Ja, sind auch manchmal ganz interessante Schicksale dabei. Ja, ich bin Karl May-Fan, ich lese auch Jack London, Mary O'Hara. Also ich lese praktisch alles, was mir unter die Finger kommt. Am liebsten Simmel. Was gefällt dir daran? Ja, wenn er eine Personenbeschreibung macht oder das, was der Mensch überhaupt macht, dann, ich finde, er kann sich so herrlich da rein hineinversetzen in den Menschen. Denn man denkt immer, dass er das selber alles erlebt hat und überhaupt selber alles weiß, wie der Mensch denkt und fühlt. Und das finde ich herrlich. Im Augenblick lese ich und Jimmy ging zum Regenbogen. Vorher habe ich gelesen, es muss nicht immer Kaviar sein. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Alles von Simmel. Was interessiert dich an den Simmel-Büchern? An den Simmel-Büchern? Also es ist praktisch immer alles nur das Gleiche. Agentengeschichten, da schlittert einer irgendwie da hinein. Und manchmal sind das ganz amüsante Bücher. So wie zum Beispiel, es muss nicht immer Kaviar sein. Das fand ich immer noch das beste Buch. Ja, ich lese zurzeit ein Buch von Simmel. Das heißt, Liebe ist nur ein Wort. Das ist ganz interessant. Ich finde, der schreibt auch ganz gut. Der benutzt Ausdrücke, die wir Jugendlichen noch führen und nicht so rein, also Prosa oder so, mit so Ausdrücken, die man mitunter nicht versteht. Wie zum Beispiel Goethe es tut. Ja. Ich lese ein Buch, die Fauna Germanica. Das ist ein Käferbestimmungsbuch. Ich sammle Käfer und dazu muss ich das wissen. Liest du gerne? Wenig. Weil die meisten Bücher, die interessant sind, die sind viel, viel zu schwer geschrieben. Welche Bücher meinst du damit? Politische Bücher, wie zum Beispiel Marx, Engels. Oder Bücher über die Psyche von Freud. Ja, ein Aufklärungsbuch habe ich gelesen. Weil Aufklärung interessiert mich. Man kann das immer wieder durchlesen. Man kann nur zulernen praktisch. Und interessiert mich eben das Buch. Glaubst du, dass viele der Jungs in deiner Klasse schon Geschlechtsverkehr gehabt haben? Nein, das glaube ich nicht. Das spricht vielleicht aus der Vernunft in meiner Klasse. Wir haben gute Aufklärung gehabt, das kann ich auch von unserer Lehrerin sagen. Wir haben gute Aufklärung gehabt und hoffentlich nützt sie was. Und bei den Mädchen wird es auch so sein? Wird das wohl auch so sein, ja. Thomas, auf eurem Schulhof steht jetzt ein Kunstwerk. Was hältst du davon? Ein Kunstwerk? Ich weiß gar nicht, wo hier ein Kunstwerk steht auf dem Schulhof. Tut mir leid. Simone, auf eurem Schulhof ist jetzt ein Kunstwerk angebracht worden. Wie findest du denn das? Ich kann mir nichts drunter vorstellen. Ich finde es kitschig. Ich weiß nicht, welchen Sinn das erfüllt. Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Und zumal finde ich das sinnlos, weil die meisten in der Schule sowieso dran vorbeigehen. Und sich gar nicht darum kümmern, was es überhaupt ist. Also die Zahlen und, ich weiß nicht, eine große Bedeutung kann ich mir darunter nicht vorstellen. Hat euer Zeichenlehrer mit euch mal darüber gesprochen? Nein, das hat er nicht. Ich finde das einfallslos, überhaupt in seinen Farbstufen und überhaupt in der Anordnung. Man hätte was anderes draus machen können, auch moderne Kunst, aber farbenfroher und überhaupt, was mir aussagt. Ich würde vielleicht eine Plastik mit Kindern drauf machen und nicht so Zahlen und so tote Gegenstände. Also für mich ist es einfach ein Steinblock. Hast du eine Ahnung, warum das da aufgestellt worden ist? Ja, es gibt da irgendwie eine Bestimmung, dass 2-3% vom Gesamtkosten für ein Bauwerk, für ein Kunstwerk an öffentlichen Gebäuden sein muss. Blöd, also ich würde das Geld für andere Sachen ausgeben. Zumal ja der Staat auch sehr, sehr knapp bei Kasse ist. Hätte das Geld, das wir dafür gebraucht haben, für unser Schulheim in Wohlesbostel gebracht, für die Kläranlagen und sowas, da hätte ich es nützlicher gefunden als für diese Keramik. In deiner Freizeit? Ja, inwiefern ich Freizeit habe, gehe ich gerne zum Schwimmen, spiele gerne Fußball und vor allem höre ich gerne Musik. Ich spiele Fußball oder beschäftige mich mit meinen Käfern irgendwie. Du hast eine Käfersammlung? Ja, oder ich segle, das gibt's gar nicht, mache ich auch öfters. Ich lese, zeichne und ich höre ganz gerne Musik. Was für Musik? Melanie zum Beispiel oder Katja Epstein, Reinhard May, überhaupt deutsche Chansons. Ich mache das so gerne. Ja, sehr gute Texte, die sagen was aus, da steckt Sinn drin. Und das ist nicht das übliche Schlagerblabla, so wo jeder Mensch gleich mitklatschen kann und überhaupt nicht sich bei denken kann. Wenn ich noch rauskomme, lese ich, warte auf meine Freundin, dann gehen wir wahrscheinlich meistens zum Fußball rüber, zum Zugucken. Mittwochs habe ich Tanzkurses im Moment und montags und freitags treibe ich selbst Sport, da habe ich Training. Dann abends? Ja, wenn ich vom Training komme, dann wird es ziemlich spät, da gucke ich Fernsehen, vorher esse ich was und dann gehe ich auch ins Bett, also da kann ich nicht viel machen. Und wenn ich vom Fußball komme, ja, gucke ich auch Fernsehen, mache allerdings Schularbeiten dann noch. Ich bin in der Jugendarbeit tätig, hier unten in der evangelischen Kirche und ich segel. Machst du gelegentlich etwas zusammen mit deinen Eltern? Ja, die Jugendarbeit, da sind meine Eltern auch als Jugendgruppenleiter eingesetzt. Was machst du in deiner Freizeit? Ja, was mache ich da? Fast überhaupt nichts. Treffe mich mit ein paar Freunden von mir und dann hängen wir bei mir in der Wohnung rum oder wir gehen in Kneipen. Das wär's. Hast du irgendein Hobby? Nein. Machst du gelegentlich etwas zusammen mit deinen Eltern? Wenig. Das letzte war jetzt, dass sie Ostern mit ihnen nach Norwegen gefahren sind. Das ist aber so mehr. Das ist fast immer. Ansonsten eigentlich überhaupt nichts mehr. Sind bei dir beide Elternteile berufstätig? Ja. Machst du gelegentlich irgendetwas zusammen mit deinen Eltern? Wochenende überhaupt nicht. Und in der Woche? Meiner Mutter nur. Und warum nicht mit deinem Vater? Vor der Taxi fährt, er ist nie zu Hause. Machst du irgendetwas gemeinsam mit deinen Eltern? Ja, am Sonntag aber nur. In der Woche nicht? Nein, sie arbeiten sehr viel und sind meistens müde abends. Deine Eltern dir irgendetwas erzählt davon, wie das in der Hitlerzeit war und im Krieg? Ja, es soll sehr schwer gewesen sein, die Schulzeit verkürzt und Hitler soll sehr viel Sport treiben lassen. Dass Hitler ein Diktator war, dass er die Arbeitslosigkeit reduziert hat und dass mein Opa da ein Bein verloren hat und dass er die Juden verfolgt hat. Ja, sie haben mir von den großen Judenverfolgungen erzählt und von Hitler überhaupt, weil das war ja ein großer Mann in dieser Zeit, ne? Ich will nicht sagen, dass meine Eltern dafür geschwärmt haben, aber ich will auch nicht sagen, dass sie ihn verachtet haben, weil er hat ja viel für uns getan, aber auch viel, viel Negatives, aber er hat auch viel Positives für uns getan, würde ich sagen. Erstmal haben sie mir erzählt über den Hunger, den es damals gab. Und meine Mutter hat mir speziell eigentlich erzählt über ihren Beruf, dass es damals sehr schlecht war. Durch den Krieg, es gab wenig zu essen. Meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, brauchte viel Geld und meine Mutter konnte durch den Beruf, den sie eigentlich haben wollte, nicht ergreifen. Welchen Beruf wollte sie ergreifen? Sie wollte Friseuse werden. Am Theater. Da ist eine Prüfung bestanden. Ich glaube, es waren 20 Mann oder sogar noch mehr. Und sie hat mit als Einzige bestanden. Aber sie hat vorher nicht gewusst, dass man da, ich weiß nicht, was man da bezahlen muss, so Kittel oder sowas. Es war jedenfalls etwas für unsere Tage sehr Belangloses, 1,50 oder was im Monat. Und das war damals sehr viel Geld dann doch. Ich konnte mir das eigentlich nicht vorstellen, als sie das erzählt hat. Ich weiß nur, dass es damals ein Mutterverdienstkreuz gab für Mütter, die sehr kinderreich waren, also Familien. In der Schule habt ihr auch noch nicht über diese Zeit gesprochen? Nein, wir haben Arbeitsgruppen gebildet und ich habe mir mit einem anderen Mädchen zusammen das Thema gewählt über Hitlers Machtergreifung von 1933 bis 1939. Sie haben mir erzählt, dass Sie in der Hitlerjugend waren, im Kriege, und dass Sie, dass meine Mutter, ich weiß, dass meine Mutter aus Ostpreußen stammt und dass sie hierher 1945 gekommen ist, als Flüchtling. Und dann wurde mir erzählt, dass mein Vater mit seinen Eltern ausgebombt wurde, daraufhin nach Görlitz gegangen ist und dann am Ende des Krieges wieder hierher gekommen ist. Haben deine Eltern gelegentlich die Hitlerzeit mit der heutigen Zeit verglichen? Das macht mein Vater viel. Er ist immer der Ansicht, dass es zu Hitler ordentlicher zuging. Sie sagen, was heute so üblich ist, war früher nicht üblich. Und man durfte nicht so viel, hatte nicht solche Freiheiten. Ja, schon, es heißt denn auch, du hast es jetzt schön, wenn ich da an früher denke. Ja, damals und so weiter fing oft ein Satz an bei meinen Eltern. Und fanden Sie die Zeit damals besser? Ja, ruhiger und überhaupt, die Jugend hatte viel mehr Respekt und so weiter. Sowas kriege ich dann zu hören. Was würdest du in der Erziehung anders machen, als es bei euch zu Hause üblich ist? In der Erziehung anders? Ja. Also ganz zuerst, ich war ziemlich oft allein, aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Aber ich glaube, bei meinen Kindern würde ich es vielleicht anders machen. Es kommt natürlich auf die Umstände drauf an. Warum warst du so viel allein? Ja, wegen meinen Eltern war ich viel allein. Meine Mutter ist ja berufstätig. Das ist das schon schlechter. Warum nicht vor die Erziehung beiden Eltern zuschieben und nicht auf einem Elternteil sitzen lassen? Also nicht nur die Mutter machen lassen? Ja. Ja, ich würde meine Kinder freier erziehen, sodass sie zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Und manche Eltern sagen das so auch, du kannst immer zu mir kommen, wenn du irgendwas hast, aber sie handeln nicht danach. Aber ich finde, das Vertrauen darf man bei den Kindern nicht enttäuschen. Ich würde die Prügelstrafe abschaffen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Sinn und Zweck hat. Und mich viel mit meinen Kindern beschäftigen. Ich würde versuchen, meine Kinder antiautoritär zu erziehen. Nicht so autoritär, wie mein Vater mich erzogen hat. Was verstehst du unter antiautoritär? Dass die Erziehungsperson, also ich in diesem Fall, nicht über die Kinder stehe, sondern als eine gleichwertige Person mit ihnen spiele oder mit ihnen zusammen bin. Was würdest du in der Erziehung anders machen, als es bei euch zu Hause üblich ist? Gar nichts, ich finde es ganz gut. Meine Eltern, die erziehen uns partnerschaftlich, kameradschaftlich. Wenn du Bürgermeister wärst, was würdest du ändern in Hamburg? Ja, ich würde ein Türkenviertel oder ein Ausländerviertel würde ich abgrenzen würde ich, und dass nur eben Ausländer in diesem Viertel wohnen würden und nicht mit den Hamburgern gemischt irgendwo in einem Hinterhof zusammenleben, und überhaupt die Ausländer passen sich den Deutschen nicht an. Wäre es dir noch lieber, wenn die gar nicht in Hamburg wären? Das wäre mir noch lieber. Ich würde nur ein reines Vergnügungsviertel machen. Ich würde also Kneipen, wo Prostituierte drin wären, oder so Absteighotels in ein Viertel setzen und daraus nur also Vergnügungsviertel machen. Und dann würde ich die Innenstadt also versuchen, von Autos frei zu halten und mehr Grünanlagen anpflanzen in der Stadt. Sportplätze und Spielplätze würden mehr sein, mehr Schulen und vielleicht mehr Freizeitheime. Ich würde, glaube ich, mehr Spielplätze in der Innenstadt bauen lassen, denn die Kinder, die dort leben, müssen fast nur auf den Straßen spielen. Ja, ich würde mehr Grünanlagen anlegen. Einige Spielplätze bzw. Fußballplätze anlegen oder Jugendhäuser. An der Schule würde ich eigentlich was ändern. Ich fände es ganz gut, wenn man eine Ganztagsschule einführen würde. Warum? Man könnte seine Schularbeiten hier machen. Zu Hause habe ich eigentlich nie so richtig Lust dazu, weil ich dann doch irgendwas anderes dann vorhabe. Und ich fände es ganz gut. In Hamburg kann man eigentlich nicht viel ändern. Das müsste man auf Bundesebene machen. Und das, was hier die Scheiße ist, das kann man nicht nur auf Hamburg verändern. Das muss man überall verändern. Kannst du das mal präziser sagen? Ja, wir leben hier in einer Klassengesellschaft. Die kann ich nicht in Hamburg aufheben und woanders existiert sie noch. Wenn wir jetzt Neuwahlen hätten und du wählen könntest, welcher Partei würdest du deine Stimme geben? Ich würde meine Stimme der NPD geben, weil ich halt von der SPD und der CDU halte ich nicht. Ich würde natürlich, wenn ich zwischen CDU und SPD entscheiden sollte, würde ich der SPD meine Stimme geben, aber der ewige Streit zwischen SPD und CDU, also ich finde die NPD ist mir sympathischer überhaupt und ich würde nur der meine Stimme geben. Ich würde meine Stimme der CDU geben, weil ich meine, die CDU kann besser verhandeln als die SPD und dass die SPD auch in Polen nicht richtig verhandelt hat. Ja. Gibt es, abgesehen von der Ostpolitik, wichtige Unterschiede zwischen CDU und SPD? Ja, in der Innenpolitik. Und zwar ist die SPD, glaube ich, mehr darauf hinaus, zur Enteignung überzugehen. Und das, jedenfalls die Vorstufen dazu, nicht ganz so streng. Welchen Beruf hat dein Vater? Lebensmitteleinzelhändler. Ich würde meine Stimme der CDU geben, da ich mit der Ostpolitik der SPD nicht zufrieden bin. Denn der Osten schluckt uns allmählich über, wenn die Ostverträge ratifiziert werden. Hast du noch einen anderen Grund, warum du für die CDU stimmen würdest? Ja, eben wegen des Einzelhandels, da ich ja ein bisschen beeinflusst bin von meinen Eltern, sonst an sich nicht. Und der SPD. Sofort. Welches sind nach deiner Ansicht die Unterschiede zwischen SPD und CDU? Ich glaube, die SPD ist eine reine Arbeiterpartei, während doch CDU mehr zu den Kapitalisten gehört, wie man so schön sagt. Welchen Beruf hat dein Vater? Mein Vater ist Maurer, allerdings ist er freigestellter Betriebsrat. Ich finde, die CDU sind alles Neidhammel. Also, die können sich nicht damit abfinden, dass sie nicht mehr in der Regierung sind. Denn, ich meine, sie hatten ja lange genug Zeit, irgendetwas daraus zu machen. Aber jetzt, wo Brandt so schnell damit zur Sache gekommen ist, sind sie natürlich Neidhammel. Aber überhaupt, der CDU gehören hauptsächlich mit Katholen an und so weiter. Und ich finde überhaupt den Katholizismus nicht überhaupt verlogen. Wieso findest du den Katholizismus verlogen? Ja, das fängt schon mit der Beichte an. Denn soll man da irgendwas erzählen, das, was man so angestellt hat? Ich meine, so viel gibt es manchmal gar nicht zu erzählen. Und dann werden die zum Lügen erzogen, finde ich. Dass sie da irgendwas hinsabbeln, ja, das und das habe ich getan und das stimmt gar nicht. Ja, jetzt momentan wohl der SPD, weil sie knapp dran ist. Aber ansonsten wüsste ich es nicht. Keine Partei entspricht meinen Interessenvertretungen. Was sind deiner Ansicht nach die Hauptunterschiede zwischen SPD und CDU? Ja, die CDU vertritt im Großen und Ganzen das Interesse des Kapitals. Das macht die SPD nicht. Wiederum will die SPD aber nicht die Klassengesellschaft bzw. die Produktionsverhältnisse hier verändern. Wenn wir Neuwahlen hätten und du wählen könntest, welcher Partei würdest du deine Stimme geben? Da kann ich mich nicht über äußern. Also ich bin noch nicht informiert. Wir haben in der Schule einmal in der Woche Politik und ich habe auch so keine Zeit dazu. Birgit, was hast du in deinem Betriebspraktikum gelernt? Erstmal konnte ich den Unterschied feststellen, dass es die Aufteilung der Pausen und so ganz anders war als in der Schule. Während des Betriebspraktikums hatten wir 3 Pausen und so haben wir viel, viel mehr Pausen und auch ganz andere Fächer. Wir haben so zum Beispiel Tanzen und Turnen und das sind ja alles Fächer, bei denen man sich bewegt, indem man beim Arbeiten zum Beispiel nur sitzen tut oder meinetwegen schreibt und so. Ja, also wenn man eine Sache angefangen hat, kann man nicht ohne Verantwortung weggehen, man muss sie zu Ende machen. Wo warst du im Betriebspraktikum? Ich war im Krankenhaus. Ja, vor allem habe ich gelernt, dass es auch negative Seiten des Berufs gibt. Weil zum Beispiel, ich kann hier ein Beispiel nennen, da ist ein Lehrling gewesen, den nutzte man von vorne bis hinten aus. Er machte seine Lehre seit 2 Jahren schon bei dieser Firma und er wurde trotzdem immer noch ausgenutzt. Er musste die ganzen Dreckarbeiten machen. Der hohe Chef da, der kam mit seinem Wagen angefahren und da er schon etwas alt war, hupte er nur kurz und dann musste ein Lehrling oder irgendein anderer rausspringen und in den Wagen hineinfahren. Und junge Lehrlinge, die da angefangen sind, wurden ausgenutzt, sie mussten Dreckarbeiten tun, zum Beispiel den Keller sauber machen. Das war eine vollkommen nutzlose Tätigkeit, da lag überhaupt nichts drin und es war vollkommen nutzlos. Ich hatte eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern. Sie haben mir sehr viel gezeigt, alles erklärt und ich durfte überall rangehen. Was für ein Betrieb war das? Edeka Datenverarbeitung. Was willst du werden? Ich möchte gerne in die Datenverarbeitung. Ich habe den Umgang mit Kunden gelernt und auch, dass das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen im Betrieb nicht so krass ist, sondern auch ein gutes Verhältnis herrscht. Hattest du das anders erwartet? Ehrlich gesagt, ja. Ich habe gedacht, dass wir so ein bisschen die Kleinen da sind und dass wir so ein bisschen ausgenutzt werden bzw. hin und her geschickt werden. Was willst du werden? Ich will Einzelhandelskaufmann, Industriekaufmann oder, wenn es ganz hoch kommt, Diplomkaufmann werden. Und willst du irgendwann das Geschäft deiner Eltern übernehmen? Ja, will ich, auf jeden Fall. Was willst du werden? Das weiß ich noch nicht richtig. Dein Vater hat ein Einzelhandelsgeschäft. Willst du das nicht übernehmen? Nein, ich glaube, dass solche Geschäfte heute oder in unmittelbarer Zukunft gar nicht mehr existenzfähig sind. Was für ein Geschäft ist es? Ein Lebensmittelgeschäft. Es gibt Menschen, die sehr viel mehr verdienen, als du jemals verdienen wirst. So 10-mal mehr oder 100-mal mehr. Stört dich das? Nein, findest du es nicht ungerecht? Nein, sicherlich. Oder die meisten dieser Menschen werden ja wohl auf, also nehme ich an, dass erarbeitet haben ihr Geld früher. Und wenn sie es geerbt haben? Dann ist es Glück. Aber sowas muss es auch geben. Du findest es nicht ungerecht? Nein, die haben mehr getan als wir vielleicht. Und wenn er es geerbt hat? Haben es geerbt, da hat der Vater mehr getan. Na, solange sie sich aber arbeiten, also stört mich das überhaupt nicht. Nur wenn sie vielleicht rumsitzen und andere für sich arbeiten lassen. Das würde mich ein bisschen stören. Großkapitalisten zum Beispiel, da stört mich das schon. Aber ich bin nicht eifersüchtig darauf, sozusagen. Aber es stört mich schon. Also wenn ich es abschaffen könnte, würde ich das abschaffen. Nur wenn sie beginnen würden, mit dem Geld politisch zu manipulieren. Natürlich finde ich das ungerecht. Überhaupt, wenn man bedenkt, was mit diesem Kapital für eine politische Macht, was für eine politische Macht dahinter steckt. Denk jetzt mal 10 Jahre weiter. Wie möchtest du dann leben? Besser als ich heute, glaube ich, gar nicht. Also, mir geht es an sich sehr gut. Nur möchte ich es einmal leichter haben als meine Eltern in den ersten Jahren. Ja, ich möchte eine Familie haben, Auto haben, ein Haus, ein Swimmingpool. Also ich würde sagen, das ist ein Traum, Alter, das man sich jetzt wünschen kann. Wenn man im Beruf ist, kann man sich das nicht mehr wünschen, weil man weiß, wie das später ist. Für jeder Bundesbürger praktisch. Haus haben, ein Auto, gute Frau, viel verdient. Wohnung haben oder ein Haus, Mann, Kinder und eben als Hausfrau. Ich glaube, dass ich eine abgeschlossene Berufsausbildung haben möchte und eine Familie und glücklich sein. Was verstehst du unter glücklich sein? Ja, dass man zufrieden ist, genug zu essen hat und dass es keinen Krieg gibt und so. Dann möchte ich noch Junggeselle sein und die Erfahrungen, die ich dann sammeln kann, später im Beruf verwerten. Weil du denkst nicht daran, dass du dann schon mit deiner Ausbildung ganz fertig bist? Nein, auf keinen Fall. Denk 10 Jahre weiter. Wie möchtest du da leben? Ja, in einer Kommune. Entweder hier in Deutschland oder im Busch, irgendwo weit draußen, weit ab von der Zivilisation. Warum möchtest du in der Kommune leben? Ja, ich halte das für das wirklich ideale Zusammenleben. Die Ehe ist überholt. Da eine Zweiergemeinschaft, das bringt einfach nichts. Bin ich fürs Heiraten. Warum nicht? Ich weiß nicht, man gibt seine ganze Freiheit auf, die man nur aufzugeben hat. Im geistigen und im sexuellen Sinne. Und das gefällt mir einfach nicht. Möchtest du Kinder haben mal? Ja, zwei. Höchstens. Auch außerhalb der Ehe? Ja. Meinst du nicht, dass das sehr schwierig ist, für die Kinder insbesondere? Ja, das liegt wieder am Leben. Aber vielleicht hat sich das Leben bis dahin, die Form des Lebens hier in Deutschland bis dahin geändert. Glaubst du, dass dein Leben irgendwie vorherbestimmt ist? Nö, das gestalte ich ganz alleine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie alles schon vorausbestimmt ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, das liegt bei jedem selbst in der Hand, wie das gestaltet. Ja, ich glaube, ich kann das frei gestalten. Es sind vielleicht Grenzen gesetzt, aber vorherbestimmt ist das wohl nicht. Das glaube ich nicht. Höchstens ist es vielleicht vorherbestimmt durch die Politik, die in einem Staat betrieben wird. Du hast vorhin gesagt, dass du an Gott glaubst. Glaubst du nicht, dass der möglicherweise deinen Lebensweg vorherbestimmt hat? Nein, das nicht. Zum Beispiel durch die Umwelt oder so. Und vielleicht durch das Sternzeichen, in dem ich geboren bin, aber sonst im großen Sinne nicht. Ja, ich glaube, ich kann das frei gestalten. Aber jemand, der also auf der Reeperbahn da in der Gegend wohnt, in irgendeiner Seitenstraße, wo die Eltern nicht allzu viel verdienen, wo die Eltern selbst vorher nicht viel verdient haben, wo sie selbst nicht so eine Bildung gehabt haben wie sonst, da würde, glaube ich, der Junge oder das Mädchen irgendwie gehandicapt sein. Also er würde nicht so viele Chancen haben, wie zum Beispiel der Sohn von einem Bauunternehmer oder sowas. Welchen Beruf hat dein Vater? Mein Vater arbeitet jetzt im Augenblick im Hafen. Ich weiß nicht genau, was er da macht. Durch meine gesellschaftliche Lage bzw. Position, wohin ich reingewachsen bin. Ich habe andere Chancen als ein Proletarierkind und andere Chancen als ein Kind vom, was weiß ich, Großgrundbesitzer oder Fabrikbesitzer.